Transparenz für die Ohren. Masch nimmt auf, Vakuum nimmt auf, wundervoll. Also, dann beginnen wir mal mit der Landesvorstandssitzung am 13.10.2016 um 20.37 Uhr. Leider 7 Minuten Verspätung. Genau. Anwesend sind aktuell Manfred Schramm, Dennis Deutschkämer, Ralf Hurnik, Bernd Janotter und Sebastian Groß. Guten Abend. Achso, doch. Und der Daniel Rasukat, aka Stahlrabe, ist auch schon da. Gut, damit fehlt nur der Wobber-Jojo. Damit sind wir auch beschlussfähig. Und wir kommen zur Abstimmung des Protokolls. Gibt es Stimmen, welche dagegen sind? Gibt es Stimmen, die sich enthalten? Ich war nicht dabei, deswegen enthalte ich mich. Gut. Was denn? Ich auch. Ich war auch nicht da und deshalb enthalte ich mich auch. Gut. Ralf und Wassel enthalten sich, alle anderen sind dafür. Damit ist das Protokoll angenommen. Kommen wir zu den Berichten aus dem Landesvorstand und jetzt sehe ich hier ganz oben ist der Wassel dran. Ja, ganz oben stehe ich und das geht ganz fix. Ich habe in den letzten 2 Wochen nur Kleinigkeiten gemacht und ansonsten versucht, meine Bronchitis auszukurieren, was ich noch nicht geschafft habe. Okay. Gibt es dazu Fragen oder machen wir mal am Schluss vielleicht? Dann bin ich jetzt schon als nächster. Besuch in einigen Kreisverbänden, was auch immer noch nachwehen, teilweise von der Ausstellungsversammlung irgendwie sind, also Missverständnisse vielleicht zu klären. Die Vorstandssprechstunde, Besprechung mit der Fraktionsgeschäftsführung der 20 Piraten, Besprechung mit den Listenkandidaten, Technikkram, dazu werden wir auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Organisatorisches für die Listenkandidaten, ein paar Tickets nur und meinem kleinen Kreis Herford hier bei der Aufstellungsversammlung geholfen, beziehungsweise für die Vorbereitung, ich glaube noch ein paar andere Sachen, aber das war es, das Wichtigste so. Manfred, du. Wenn keine Fragen zu dir sind, Dennis. Ja, machen wir am Schluss. Okay, guten Abend und hallo. Fraktionssitzung im Landtag habe ich besucht, die Folge Vernetzungsmammels mitgemacht, Vorstandssprechstunde der letzten Woche geführt, moderiert, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben uns in Bielefeld mit, ich glaube, in Summe 24 Menschen getroffen und über Dinge gesprochen. Wahlkampfvorbereitungen habe ich getätigt, Wikipflege, Webseitenpflege gemacht, Telefonate, E-Mails und Tickets wie immer und üblich. Damit bin ich schon durch, habe mit Sicherheit wieder irgendwas vergessen. Gut, Bernd? Roni, vielen Dank. Jetzt ist hier gerade ein Word-Fenster über meinem Dings aufgegangen. Warte mal eine kleine Sekunde. So, jetzt. Also, ich war zugegen bei der wunderbaren LAFO-Sprechstunde in der vergangenen Woche. Wir hatten nach langer Zeit mal wieder eine SM-Club-Sitzung, 2 Tage vorher am Dienstag, mit sehr, wie soll ich sagen, mit sehr interessanten Entwicklungen. Ich weiß nicht, ob ich da nachher vielleicht noch was drüber erzähle, oder ob ich warte, bis da die ersten Beschlüsse reifen. Wahrscheinlich muss man frühzeitig gegensteuern, aber egal. Ich habe ein Koordinationstreffen mit den Kassenprüfern gemacht, ein quasi Vortreffen im Mumble für die nächste Kassenprüfung, die noch vor dem LPT stattfinden wird. Weiterhin Koordinationsgespräche zum Rechenschaftsbericht 2015, verschiedene Tickets und diverses Zeug, was mir jetzt alles im Einzelnen gar nicht mehr einfällt. Danke sehr. Okay, dann kommen wir zu Ralf. Ja, das übliche Tickets, da ich letztes Mal nicht da war, noch der AV und die Nachbereitung des AVs, was die Mitgliederdaten betraf. Natürlich wieder wie immer Mitgliederlisten, Mitgliederdatenpflege, sofern es möglich war, nachdem die Technik ja ausgefallen ist. Dann habe ich sowas ähnliches wie Urlaub gemacht, nämlich meine Küche neu aufgebaut und ich war in der letzten LAFO-Sprechstunde. Okay, Stahlrabe. Ja, ich sag, man sollte die F12-Taste nicht belegen. Ich habe gar nicht so viel gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das die letzten 2 Wochen war oder davor. Irgendwann habe ich auf jeden Fall mal ganz, ganz viele alte Tickets aus dem Request-Tracker gelöscht. Ich habe ein ganz bisschen Schatzmeister-Kram gemacht, eine Überweisung, Mails geschrieben. Und derzeit, deshalb war ich auch ein bisschen später, kümmere ich mich um die Aufarbeitung von verschiedenen Mietverhältnissen, ältere wie auch aktuelle. Das war's dann schon. Okay, vielen Dank. Gibt es Also der Jojo ist nicht da. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Also möge man in den Sprechenraum kommen. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Berichte und Statistiken. Diese können im Wiki nachgelesen werden. Wir haben noch kurz für die Zahl für die Zuhörenden. 3.701 Mitglied und davon sind 1.703 stimmberechtigt. Die genaueren Zahlen, was Kontostände anbelangt, sind im Wiki zu finden. Kommen wir zu den nächsten Terminen. Da ist auch diesmal hinterlegt, und das ist gut, das Car-Office. Da ist eine Webseite hinterlegt, die nämlich der Piratenfraktion, wo ihr auch die aktuellen Termine oder die zukünftigen Termine des Car-Offices sehen könnt. Am 15.10., also in 2 Tagen, ist das Car-Office zum Beispiel in Münster und wird dort mit der Kampagne Fahrschein frei einige Sachen bespielen. WM? Ja. Ja, vielleicht kann der Wassel da was zu sagen, weil es ist seine Stadt, es ist sein Fahrschein-Freitag und wenn ich das richtig gehört habe, ist in Münster an dem Wochenende sowieso irgendwie was Besonderes los. Kannst du da was zu sagen, Wassel, kurz? Also, wir haben am Montag dieser Woche in Münster einen neuen Linienplan. Also mit dem Wechsel zum Winterfahrplan wurden auch neue Linien in Münster gestartet und bestehende Linien wurden umgeschwenkt. Zu diesem Anlass gibt's halt einen Fahrschein-Freitag in Münster am 15.10. Hauptaugenmerk bei der Fahrplanänderung ist die Einführung einer Ringlinie in Münster. Und damit halt Menschen, eigentlich sollten es Pendler sein, aber es ist am Samstag nicht ganz so der Fokus, aber damit halt Menschen irgendwie das neue Liniennetz irgendwie ausprobieren können, haben wir mit einem Antrag erreicht, dass ein Tag Fahrscheinfreitag ist in Münster. Eigentlich wollten wir eine ganze Woche, aber die Stadtwerke haben gesagt, das wäre zu teuer. Immerhin haben wir einen Tag hinbekommen durch unseren Antrag und deswegen sind wir halt am 15.10. auch verstärkt aktiv, um halt auf unsere Forderungen freien ÖPNV zu ermöglichen, halt irgendwie, um das halt unters Volk zu bringen, diese Idee. Und ja, kommt zahlreich, macht mit und helft uns dabei. Genau das wollte ich hören. Danke, Wastel. Danke, Dennis. Okay, der nächste Termin, den ich hier jetzt sehe, ist der 29.10. Das ist der Westfalentag vom LWL. Und findet in Hattingen statt. Die Adresse findet ihr auch. Es ist die Werkstraße 31 bis 33 in Hattingen. Dann vom 19. bis 20.11. findet der LPT der nächste statt. Dort werden vorwiegend Vorstandswahlen stattfinden, aber wahrscheinlich auch ein paar Programmanträge abgestimmt werden. Die Einladung dazu wird noch folgen, die offizielle. Genau, am 11.12. findet das nächste kommunale Vernetzungstreffen statt, das vierte in diesem Jahr. Gibt es sonst noch ein paar Termine? Noch nichts Festes? Okay. Dann haben wir jetzt hier Workflow seit der letzten Sitzung, Wahlprüfsteine, Masch. Gibt es irgendwie ein Update oder war das jetzt, ich glaube, das war irgendwie im Fluss, wie du schon sagtest. Nee, ich denke, es ist weitergeflossen, wenn wir jetzt von Fluss sprechen. Und ich denke, dass ich morgen die Bewerbungen ins Team reinholen werde und wieder loslegen. Wundervoll, Wahlkampfkoordination. Moment. Okay. Noch ganz kurz zu Wahlprüfsteine. Ich habe die AG Technik bereits vor 2 oder 3 Wochen angeschrieben und habe gebeten, mir die Zugriffe zu geben auf die alten Workflows, also auf die alten KÖs von 2012. Das habe ich mittlerweile auch bekommen und ich habe da auch schon die ersten Wahlprüfsteine reinverschoben. Und wenn wir dann halt die Beauftragung aussprechen, dann brauchen wir halt wirklich nur noch in der AG Technik entsprechend die Zugänge einrichten und wir könnten direkt loslegen. Wunderbar, danke, Wassel. Okay, das hört sich gut an. Wahlkampfkoordination, da greife ich jetzt mal nicht vor, aber da wird wahrscheinlich nächste Woche was Konkreteres zu hören sein. Umsetzungsbeauftragt ist da jetzt keiner aktuell. Also nächste Woche ist dann nicht die nächste Sitzung, sondern eine Sprechstunde. Und dann LAFO-Sprechstunde mit Fraktionen, haben wir auch drüber gesprochen. Ich glaube, das können wir mittlerweile auch rausnehmen. Sperrklauselklage, ja, dann kommen wir mal dazu. Also jetzt haben wir das hier zwar im Workflow stehen, aber ich glaube, das machen wir dann mal gerade kurz zum Topic. Vielleicht habt ihr heute gelesen oder gesehen, ich habe gerade den Link nicht griffbereit, das ist beim was war das? Ist eingereicht auf jeden Fall. Also es wurde in der Pressestelle des Gerichtes auch bestätigt, dass, also vom Verfassungsgericht bestätigt, dass die Piratenpartei eine Klage eingereicht haben gegen die 2,5% Sperrklausel. Wollen die Kollegen dazu etwas erzählen? Nö. Die Klage ist eingereicht, das ist gut so. Wir müssen jetzt abwarten, was passieren wird. Ich kopiere gerade mal den Link hier rein, damit man das auch sehen kann auf das Wiki. So genau, also den Link könnt ihr jetzt auf dem Wiki, beziehungsweise im Pad aktuell vorfinden. Die Pressemitteilung vom Verfassungsgericht in Münster. Kommen wir zu Infos aus der Fraktion. Moni, möchtest du erzählen, was aktuell... Also wie gesagt, wir haben glaube ich noch einen Punkt unter Sonstiges, aber möchtest du... Moni, bist du noch da? Ja, hallo, guten Abend. Ah, da bist du. Möchtest du erzählen, was sich so in der Fraktion in den letzten Tagen ereignet hat? Ja, ich habe gerade mit Grampi gesprochen, der lässt sich entschuldigen, der ist heute Abend leider verhindert. Und es gibt gar nicht so richtig viel zu berichten, weil wir haben halt ausschussfreie Zeit. Es sind halt Herbstferien. Ich soll halt nur einmal weitergeben, dass der Michel sich wohl gemeldet hat und dass er nächste Woche, wenn er wieder da ist, nochmal irgendwas machen will zum Thema Bundespräsident, Bundespräsidentin. Und ansonsten, wie gesagt, ist es sehr ruhig. Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Haushalt, weil im November kommt halt die große Haushaltsdebatte, wo wir Änderungsanträge stellen und in den einzelnen Fachbereichen halt Stellung zum Haushalt beziehen müssen. Und das bedarf einiger Vorbereitung, aber das ist jetzt nichts, was tatsächlich öffentlichkeitswirksam groß ist. Okay, vielen Dank. Gibt es Fragen dazu? Also zu Moni? Okay. Ja, dann vielen Dank, Moni. Dann kommen wir auch schon, ja genau, also das war jetzt, ist jetzt hier ein Einzeiler. Kommen wir zu den Anträgen an den Landesvorstand. Es ist jetzt 232399, ein Finanzantrag, Werbemittelbudget für den VKV Recklinghausen. Da geht es um 150 Euro aus dem VKV-Budget für ein Bettenrennen. Ist der Antrag stellig? Ist nicht. Gibt es von den Kollegen dazu Diskussionsbedarf? Sonst meldet ihr euch. Kein Diskussionsbedarf, aber ich weiß, dass Teile der Antragstellenden halt in Urlaub unterwegs sind. Und insofern ist das zu erklären, dass die heute den Antrag vielleicht ja nicht selber vertreten. Ich würde ganz gern vorbehaltlich dem zustimmen. Dass man irgendwie an dem Bett, welches da geschoben wird, erkennen kann, dass es sich um ein Piratenparteibett handelt. Sehr schön. Das wollte ich auch sagen, weil das habe ich schon so lange nicht mehr gesagt. Da ist von Plakaten die Rede. Ich hoffe, auf den Plakaten ist auch unser Logo drauf. Ja, Entschuldigung, Stahlrab, ich wollte da nicht vorgreifen. Die Vaku ist entsprechend. Nee, aber wegen der Plakate meine ich. Vaku. Ja, ihr hattet das im Umlauf und dann ging ja seit Sonntag auf dem Server nichts mehr. Die Veranstaltung ist bereits gewesen, wenn ich das richtig verstehe, am 9.10. Ja. Ich persönlich würde dem jetzt zustimmen, diesem Antrag, weil da habe ich jetzt keine Rücksprache gehalten, weil auch eben der Server ist seit gestern wieder da ist. Vielleicht kann eben sein, dass Leute in persönliche Auslagen gegangen sind und dann ist natürlich richtig, dass es dann eben korrekterweise aus dem VKV-Budget geht. Gibt es sonst noch Diskussionsbedarf? Nicht. Okay, gibt auch keine Fragen mehr, dann stimmen wir das jetzt ab. Vielleicht mal ganz kurz ein Hinweis an künftige Antragsteller. Sowas lässt sich gegebenenfalls mal nicht in einer Woche abstimmen. Bitte macht das früher. Ja, gut. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Gut, damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Der nächste Antrag ist ein weiterer Finanzantrag auch. 233248, Landesparteitag 16.3, Antrag zur Durchführung in Dortmund. Genau, ich glaube, jetzt haben wir hier ein paar Antragsstände und ich glaube, war, glaube ich, vorhin schon gesehen. Möchtest du den vorstellen? Ja, also das Gerücht kursiert ja schon seit längerem, dass wir das Dietrich-Corning-Haus auktioniert hatten. Der Balli war am Wochenende nochmal da und hat sich die Räumlichkeiten angesehen. Und das ist jetzt Stand der Dinge, dass wir die Agora anmieten und zwei Zusatzräume für einmal für Orga und einmal für Kinderbetreuung. Das sind die Kosten geschätzt, weil wir noch nicht wissen, wie das mit dem Internet funktioniert. Da ist zurzeit niemand zu erreichen, haben wir nochmal 400 Euro für Technik, Internet, Streaming und nochmal 400 Euro für Sonstiges, was da noch zukommen könnte. Ansonsten unten der Wiki-Link, da sind die ganzen Details, die ja größtenteils auch schon im Wiki vorhanden waren, weil wir ja 2012 schon mal da waren. Wir feiern jetzt viele Revival hier, wie mit Soos. Gibt es Diskussionsbedarf von meinen Vorstandskollegen? Gibt es Fragen an Vaku? Frage ich jetzt mal so noch. Also ich möchte fast gar nicht glauben, dass wir hier gerade einen Landesparteitagsantrag durchstimmen ohne Diskussion. Das macht mir auch Angst. Ja, wir waren da ja schon mal. Ich war da auch schon. Ich fand es ganz gut. Direkt nebenan ist, glaube ich, noch so eine Skateboard-Halle. Da kann man schön zugucken. Ich bin dafür. Okay, dann stimmen wir das jetzt durch. Wer enthält sich? Frage ich mal so. Niemand. Wer ist dagegen? Auch niemand. Ja gut, dann ist der Antrag einstimmig angenommen, Vaku. Dankeschön. So, jetzt haben wir die Vorlage, ist dann da und danach kommen die Umlaufbeschlüsse. Vaku, hast du die eingesprochen oder soll ich die gerade vorlesen? Das ist nur der eine, den habe ich nicht eingesprochen. Ach, jetzt sehe ich es. Genau. Ach genau, die Unterzeichner für die Westkastel-Resolution, genau, das ist, ich beantrage den Landesvorstand, möge beschließen, die Resolution, der Resolution beizutreten. Jetzt springt hier nicht in meinem Pad herum. Genau, Gruß, das ist, glaube ich, vom Danebot reingestellt, genau. Und es folgt ein Link zu einem PDF. Und das ist angenommen. So, jetzt kommen wir noch mal kurz zu einem anderen Punkt. Moni, du kannst dich auch schon gesprächsbereit halten. Ja, damit haben wir jetzt alle Anträge durch. Ich würde jetzt noch selber kurz einen Punkt Sonstiges einwerfen. Die Server sind ausgefallen am Sonntag, soweit ich weiß, um 20 Uhr. Korrigiert mich, wenn ich hier Zeug erzähle. Von vielen kam die Frage, die E-Mails, die in dieser Zeit aufgelaufen sind, die werden sehr wahrscheinlich nicht an euch geschickt werden können. Es sei denn, der Absender hat es so konfiguriert, aber ich befürchte eher nicht. Es bedeutet also, wenn ihr in dem Zeitraum von Sonntag 20 Uhr bis ungefähr Mittwoch 15 Uhr oder 16 Uhr, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das wieder am Start war, E-Mails bekommen habt, dann sind diese leider im Internet verloren. Das ist ärgerlich, aber bei dem Serverausfall handelte es sich tatsächlich auch um einen Hardwareausfall. Es ist vieles auf Redundanz ausgelegt. Gerade diese Komponente ist aber schwer auf Redundanz auszulegen und gerade diese Komponente ist eben doch ausgefallen. Für die Techniker handelt es sich um das Management-Modul unseres Blade Enclosures. Genau, ansonsten gibt es noch irgendjemand von der Technik, der dazu noch irgendwas sagen möchte, oder ich glaube, das war so ganz kurz zusammengefasst. Es wurde ein Ersatzteil auch organisiert, also es ist keine Reparatur eines des vorhandenen Blade Enclosures und so weiter, sondern es wurde ein vollständiges neues Ersatzteil beschafft und die alten Blades wurden jetzt in den neuen Blade Enclosure wieder eingebaut. Ich möchte dazu nur eins sagen, also ich habe bei Mails, die ich noch versendet habe, Warnungen bzw. Fehlermeldungen bekommen, dass die nicht zugestellt werden können. Das heißt, wenn ihr da wichtige Mails erwartet, sollte eigentlich der Absender dann auch eine entsprechende Benachrichtigung bekommen haben. Ja, das sagte Dennis ja gerade, das ist je nach Konfiguration schneller oder weniger schnell. Wie schreibe ich schon im Chat schreibt, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei der Technik bedanken, bei den Jungs, die da schnell und gut reagiert haben, dass wir da tatsächlich gestern schon wieder online gegangen sind. Danke dafür. Ja, vielen großen Dank tatsächlich. Gibt es dazu irgendwelche Fragen oder noch Unklarheiten? Ich glaube aber nicht, oder? Nö. Nee. Gut, Moni, möchtest du gerade in den Sprechenraum kommen? Jo. Ja, dann erzähl doch mal. Wir haben uns, glaube ich, gestern getroffen. Da wolltest du was erzählen. Ja, also vielleicht so ein bisschen zur Geschichte des Ganzen. Wir haben uns ja mit den ersten 14 Listenkandidaten getroffen und haben so ein bisschen Dinge zusammengetragen, was halt im Wahlkampf zu tun ist. Und ich hatte mich dann mal hingesetzt und habe das mal zusammengefasst und ich sage mal in Anführungszeichen sowas Ähnliches wie ein Konzept geschrieben, also Aufgabenpakete zusammengestellt. Und dann habe ich den Masch und den Roni in den Landtag eingeladen und der Toso war auch dabei. Und wir haben uns gestern Nachmittag, ich glaube, es waren fast 3 Stunden, zusammengesetzt und haben das alles einmal durchdiskutiert. Und ja, die anderen aus dem Landesvorstand kennen im Grunde jetzt nicht das Papier oder das, was wir jetzt noch zusätzlich gestern besprochen haben. Ich würde das gerne jetzt in den nächsten Tagen einpflegen und wir haben uns gestern gemeinsam überlegt, dass natürlich heute also dass erstmal der restliche Vorstand halt darüber informiert werden muss, was wir da besprochen haben. Aber wir würden ganz gerne eigentlich nächste Woche in der Sprechstunde, wenn wir dann wirklich das vorliegen haben, was wir miteinander verabredet haben, ob wir dann vielleicht nächsten Donnerstag die Sprechstunde dazu nutzen könnten. Das wäre unser Vorschlag, dieses ganze Konzept einmal vorzustellen und mit allen, die Interesse daran haben, das einmal zu diskutieren und zu schauen, ob es da vielleicht Ergänzungen gibt oder ja einfach mal Meinungen abzufragen, ob das so eine Mehrheit findet oder wie wir damit weiter umgehen können. Also da geht es jetzt nicht darum, irgendwie um Campaigning-Strategien, da geht es tatsächlich darum, welche Aufgaben sind zu erledigen, so Eckpunkte wie, wir müssen Infostände machen, ne? Wie kriegen wir das irgendwie hin, wir müssen die Geschäftsstelle besetzen, wie kriegen wir das hin, also mehr so organisatorischer Kram. Und das wollte ich hier heute einmal gesagt haben und wie gesagt gefragt haben, ob wir das vielleicht nächsten Donnerstag dann in der Sprechstunde, dann hätten wir ausreichend Zeit, das diskutieren können, weil ich glaube, das macht hier an dieser Stelle in der Vorstandssitzung eher wenig Sinn. Genau, wir hatten das so, also dass wir uns nächste Woche tatsächlich die Vorstandssprechstunde so gut wie möglich, also fast vollständig eben dazu nutzen, auch über den Wahlkampf zu sprechen. Und vieles, was jetzt erstmal so interner waren, also so interne Hirngespinste, wo man sagt, das war noch nicht so ganz ausgegoren, dass wir das jetzt eben auch in finalen Gedanken dann auch mal nicht preisgeben, das klingt so groß, sondern einfach auch mal durchsprechen. Und es gibt ja viele andere Ideen auch, was mittlerweile KVs haben. Und das wollen wir nächste Woche mal durchsprechen, eben die organisatorischen Dinge, gegebenenfalls auch Campaigning. Und da werden wir auch noch groß und breitflächig dazu aufrufen. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Nicht. Moni, hast du noch was? Ja, vielleicht zumindest eben von den anderen aus dem Landesvorstand, ob das okay ist, wenn wir dafür die Vorstandssprechstunde nutzen. Ansonsten müssen wir einfach einen anderen Mumble-Termin uns suchen. Also, weil da jetzt so Schweigen ist. Ich weiß nicht, ob wir euch damit jetzt überfallen haben. Das wollte ich nicht. Aber halt eben mal so eine Rückmeldung, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich finde das prima. Also die Vorstandssprechstunde ist sehr ungerichtet, mal sehr politisch, mal mehr organisatorisch. Ich finde, wir können die da prima zu nutzen. Und ich habe dir nicht geantwortet, Moni, weil ich ja gestern dabei war und das gestern schon gesagt habe, dass ich das so gut finde. Okay, vielen Dank, Moni. Ich glaube, Bernd hat noch hat auch noch einen Punkt. Oder Stahlrabe hat ihn jetzt reingeschrieben. Na ja, erstmal hat der Wassel noch was. Ach so. Oh, Entschuldigung, jetzt sehe ich es gerade. Ja, dass das jetzt in der TO auftaucht, war eigentlich gar nicht nötig. Das war mehr eine Notiz für uns, dass wir da vielleicht dran denken, mindestens Flyer, die unser Programm wiedergeben, halt auch in anderen Sprachen anzubieten. Da brauchen wir, ich meine, wir können darüber diskutieren, aber ich glaube, das ist selbstverständlich, dass wir das in NRW versuchen sollten. Gibt's Meinungen dazu? Dafür. Sie gerade den Artgerecht. Artgerecht, du kriegst dazu auch gleich noch eine Antwort. So, aber ich glaube jetzt, ja, der nächste Punkt, sollen wir den machen? Stahlrabe, du hast ihn da reingeschrieben. Habe ich. Da das jetzt unter Sonstige steht, mag ich das erstmal als Ankündigung und als Diskussionsanstoß hier für die anwesenden Zuhörer in den Raum werfen. Hintergrund. Es gibt Gliederungen-KVs, die nicht mehr aktiv sind, wo wir keine Aktivität mehr feststellen können und auch keine wiederherstellen können, die teilweise formal korrekt, teilweise formal nicht korrekt aufgelöst sind, teilweise noch nicht aufgelöst, also formal aufgelöst sind, nichts mehr getan hat und die jetzt im Verzug mit ihren Tätigkeiten, insbesondere bei der Ablieferung des Rechenschaftsberichtes sind, dass also im Verzug sind mit dem Rechenschaftsbericht, dass wir in argen Notstand kommen, wenn wir da nicht bald etwas tun. Und alleine schon, also innerhalb des Vorstands ist es auch unstimmig, ob wir als Vorstandsbeschluss einfach Gliederungen auflösen können. Ich bin der Meinung, wir können das aufgrund Parteiengesetz. Die Satzung schreibt uns vor, in diesem Punkt des Parteitags einzuholen. Das würden wir auch gerne tun. Das heißt, wir bekommen auch mit dem Landes- und mit dem Bundesrechenschaftsbericht arge Schwierigkeiten, wenn wir inaktive KVs damit noch mit durchziehen, die nicht in der Lage sind, Unterlagen abzuliefern. Deshalb werden wir die identifizieren, werden die, also das ist jetzt meine persönliche Meinung und ich glaube, da spreche ich Bernd aus der Seele, wir werden die identifizieren, per Vorstandsbeschluss auflösen, einen Antrag jeweils für diese Gliederung auf dem kommenden LPT im November stellen und die Versammlung und Bestätigung bitten. Wenn die Versammlung diese Bestätigung nicht gibt, dann haben wir ein echtes Problem. Deshalb würde ich das gerne vorher mal diskutieren, wenn da irgendjemand was zu sagen hat oder irgendjemand gegen Einwände hat oder uns mit Informationen versorgen soll, dann kann er das jetzt tun, in allen weiteren Sprechstunden und Vorstandssitzungen bis halt zu dem Stichtag im November, wo wir diese Gliederung versuchen aufzulösen. Ja, ich glaube, für Feedback bräuchten wir jetzt eine Liste der Verbände, die betroffen sind, damit jemand halt was dazu sagen kann. Mir fallen jetzt momentan zum Beispiel Gütersloh und Euskirchen ein, aber da gibt es bestimmt noch andere. Der Bernd will was sagen. Ja, ich greife der Larian mal ein bisschen vor, die ist da auch schon im Sprechenraum, die kann dazu auch noch sehr kompetent was dazu sagen. Also, die werden ja nicht insoweit vom Erdboden verschwinden, sondern ein aufgelöster KV existiert, so denn da noch Leute sind, als VKV weiter. Das heißt also, die können nach wie vor vor Ort alle möglichen politischen Aktivitäten vornehmen. Die können vor Ort auch, die haben ja dann automatisch ein VKV-Budget. Das wird ja dann einfach als treuhänderisches Budget überführt. Die können also weiterhin also auch Aktivitäten durchführen, die und dafür Geld ausgeben, die auch ein Budget erfordern. Alles das ist ja möglich. So, und wir haben halt da so ein paar Leichen rumsitzen, die seit Jahren, wo sich der Vorstand seit Jahren nicht traut, jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen zu machen, die niemandem was bringen, wo kein Mensch sich mehr regt, wo möglicherweise noch Mitglieder gelistet sind, ja. Das könnte durchaus der Fall sein, aber wo es keine Aktivität mehr gibt, wo es kein Organ mehr gibt, wo einfach nichts mehr passiert. Das sind im Augenblick Pulheim, Euskirchen, Soest muss noch förmlich beschlossen werden und Coesfeld. Und es gibt ein paar Kandidaten, die bei denen auch die Inaktivität schon, sagen wir mal, durch alle Ritzen kriegt. So, und ich bin also geneigt, halt da auch Nägel mit Köpfen zu machen, wenn also Schatzmeister, die sich für den Rechenschaftsbericht zuständig sind, sich ein halbes Jahr nicht melden, es nicht schaffen, eine Mail zurückzuschreiben, einen Tweet oder meinetwegen auch zurückzurufen, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass sie keinen Bock haben, dass der Vorstand nicht funktioniert und dass die ganze Hütte da offensichtlich auch nicht mehr geht. Und auch da, ich bin's leid, also genauso wie die Bundesmitgliederverwaltung halt säumige Zahler nach 3 Mahnungen oder 2 Mahnungen oder was auch immer entsorgt, also aus der Mitgliedsdatei löscht, ja, wüsste ich nicht, was dagegen spricht, das Gleiche auch bei inaktiven Untergliederungen vorzunehmen. Es hilft uns beim Rechenschaftsbericht, weil es die Sachen vereinfacht in jeglicher Hinsicht, nicht nur buchhalterisch, sondern einfach auch im Ablauf, im Verfahren selber. Und wie gesagt, es nutzt keinem. Ich möchte da auch niemanden erpressen, nachher beim LPT. Ich bin dafür, das so zu verfahren, wie Stahlrabe gesagt hat, den förmlichen Beschluss herbeizuführen seitens des Vorstands, den Beschluss bestätigen zu lassen auf dem LPT. Wenn irgendeiner was dagegen hat, kann er gerne klagen, bin ich auch schmerzfrei. Dann werden wir weitersehen. Vielen Dank. So, ja, ich darf auch mal einen Senf dazu geben. Bernd hat den Link zum Rebe. Manuela, warte mal kurz. Man versteht dich quasi gar nicht. Kannst du mich jetzt besser hören? Etwas. Hast du die Wortmeldung gelesen, Dennis? Warte. Wortmeldung wo nochmal? Ach, deine Wortmeldung. Ja gut, jetzt sehe ich es. Ich habe es nicht im Kasten gesehen. Okay, warte, Manuela, dann nehme ich kurz erst den Marsch dran. Ja, weil es direkt auf Bernd die Antwort ist. Also die Aussage, der Vorstand traut sich seit Jahren nicht, diese diversen Untergliederungen aufzulösen, die weiß ich zurück, Bernd. Zum einen, weil es nicht seit Jahren diverse sind. Mag den einen Fall geben, der jetzt seit 2 Jahren herumeidelt, da hast du recht. Zum anderen, weil es eine der vornehmsten oder eben leider Gottes am wenigsten vornehmsten Aufgaben des Schatzmeisters ist, genau das anzustoßen. Insofern sind wir da alle drin enthalten in der Aufforderung, die du gerade ausgesprochen hast. Ja, wir müssen was tun, damit wir aus den Sorgen, die uns gleich die Manuela sicherlich nochmal erklären wird, uns rauslösen können. Gibt aber auch tatsächlich die Fälle, ich nenne jetzt mal den Fall zum Beispiel konkret Gelsenkirchen, wo wir bemüht sind, den KV wieder zur Aktivität zu bringen, wieder in ein vernünftiges und handelndes Wesen zu verwandeln. Und da jetzt die Auflösung zu forcieren, ist genau nicht der Wunsch gewesen, den einige Vorstandsmitglieder hatten und den auch die verbliebenen oder die sich meldenden verbliebenen Mitglieder des KVs Gelsenkirchen zum Beispiel haben. Das ist jetzt nur exemplarisch. Also es ist nicht so einfach, dass alle KVs, wo keine Aktivität mehr feststellbar ist, rettungslos verloren gegeben werden sollten und wir die jetzt einfach zumachen, weil keine Aktivität mehr da ist. Das betrifft den einen oder anderen KV, wenn wir feststellen, dass alle Versuche, die zu reaktivieren, ins Nichts geführt haben, müssen wir es tun. Davon gibt es etwas, aber das bezieht sich nicht auf alle, die wir jetzt ich habe eine Liste von neuen Gliederungen und nicht alle sind davon tatsächlich sofort betroffen. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt haben und das nicht im Raum stehen lassen, dass wir uns da aus Feigheit vor irgendwelchen Aufgaben gedrückt hätten. Okay, jetzt ist die Manuela. Ja, also Bernd hat von mir schon den Link zum Pad, aus dem auch hervorgeht, welche KVs da Schwierigkeiten haben, einfach sich gar nicht melden, wo ich noch gar nichts vorliegen habe. Dazu kann ich sagen, Soest ist bereits aufgelöst. Da braucht nichts mehr gemacht zu werden. Gütersloh, mit denen habe ich heute telefoniert, die bitten darum, aufgelöst zu werden. Und Masch, gerade Gelsenkirchen bittet um die Auflösung. Die haben nämlich dreimal schon KMVs abgesagt, weil sie nicht in der Lage waren, die hatten keine Beschlussfähigkeit auf der Kreismitgliederversammlung, weil niemand kam. Und wir hatten tatsächlich das schon mal hier letztes Jahr und da ist nichts passiert. Da habe ich es auch angestoßen mit Bernd zusammen und es ist leider gar nichts passiert. Wir schleppen immer noch dieselben Leichen durch. Wobei ich muss auch sagen, für die Piraten vor Ort, die aktiv sein möchten, ist nichts schlimmer als ein nicht handlungsfähiger Vorstand. Wenn das ein KV ist, dann muss der eigene Vorstand was machen. Kommen die nicht aus dem Quark, dann sind in vielerlei Hinsicht den Piraten vor Ort die Hände gebunden. Wird das in einen VKV umgewandelt, dann können die wieder ganz normal als VKV arbeiten und sind in der Lage, auch Sachen zu tun, was sie nicht sind mit einem nicht handlungsfähigen oder nicht handlungsbereiten Vorstand. Von daher, bei einigen KVs ist es wirklich besser, sie aufzulösen, damit auch vor Ort überhaupt wieder was passieren kann. Vielen Dank. Ich sehe gerade eine Wortmeldung noch von Masch. Ja, danke, Larian. Was du sagst, ist im Allgemeinen richtig. Du hast jetzt konkret Gütersloh angesprochen. Letztes Gespräch mit Gütersloh hat auf persönlicher Ebene am vergangenen Sonntag stattgefunden und wir sind auf dem Wege, dass da innerhalb einer AKMV möglicherweise die Auflösung von Gütersloh selber betrieben wird. Ansonsten müssen wir halt von hinten rum arbeiten. Aber das möchte ich tatsächlich von den Mitgliedern in Gütersloh in eigener Regie gelöst bekommen, wenn wir das hinkriegen sollten. Ich bin ein bisschen verwundert, dass du sagst, Gelsenkirchen bittet förmlich darum, aufgelöst zu werden. Da würde ich gerne wissen, wer gebeten hat, weil mir aus Gelsenkirchen tatsächlich von Gelsenkirchener Mitgliedern andere Aussagen vorliegen und wir auch da gerade in Arbeit sind, möglichst kurzfristig zu einer Entscheidung zu kommen, ob Reaktivierung möglich ist oder eben nicht und dann eben möglicherweise zu einer Auflösung kommen. Die Antwort auf deine Frage, aber bitte nicht in der öffentlichen Sitzung hier. Ne? Also wer jetzt irgendwie aufgelöst werden will oder wer nicht, das können wir dann unter 4, 5, 6 Augen klären. Korrekt sich eh nicht. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, es war nicht Gelsenkirchen, es war ein anderer KV, es war Krefeld. Okay. Bei der Menge schmeiße ich die leider schon mal durcheinander, wenn ich das Pad nicht vor Augen habe. Vielen Dank. Bestenfalls. Bestenfalls? Da ist ja noch bestenfalls im Sprechenraum. Oh, Entschuldigung. Ich hatte mein Mikro nicht aufgemacht. Bernd, könntest du das nochmal runterbrechen für den rheinisch-bergischen Kreis, was du eben gesagt hast? Weil dann ergeben sich, je nachdem, was du sagst, für mich dann auch tatsächlich Fragen. Da ist nichts runterzubrechen, der rheinisch-bergische Kreis VKV. Ah ja? Okay. Und aus, woraus besteht der? Was meinst du, woraus besteht der? Nee, ich meine da, also ganz konkret, wie viel Geld hat der rheinisch-bergische Kreis und wollt ihr das Geld abziehen? Das ist meine konkrete Frage. Das, die Summe kann ich dir sofort nennen, da muss ich kurz im Dings nachgucken, das dauert eine Sekunde, aber das Geld können wir gar nicht abziehen, weil wir das nur treuhänderisch für die VKVs verwalten. Da haben wir im Augenblick überhaupt gar keine Handhabe für, da Geld abzuziehen. Du hast jeder VKV, so auch der rheinisch-bergische Kreis, verfügt über ein Budget, einen quasi virtuellen Kontostand, den der LV mitzieht und über den der VKV, über den die Mitglieder des VKVs, so sie denn einige formale Regeln einhalten, verfügen können. Okay, der VKV im Rheinisch-Bergischen Kreis besteht aus einer Person, die ist gerade im freien Raum. Bestenfalls. Der VKV. Der Handlungsfähige oder der Handelnde. Ist VKV. Egal. Ist egal. Der VKV ist ein Buchungskonto in unserem Buchhaltungssystem. Da liegt Geld. Und dieses Geld kann satzungsgemäß jeder abrufen, wenn er einen Antrag, einen Finanzantrag an den Landesvorstand stellt, wo er zwei Unterstützer braucht. Und ein Unterstützer muss aus dem gleichen VKV sein und der Dritte, der diesen Antrag stellt, muss Pirat sein. Okay. VKV sein. Es spielt keine Rolle, ob jemand politische Arbeit macht oder was. Und wenn es 6 Piraten gibt, diese, wo sich 3 und 3 nicht grün sind, können die alle unabhängig auf dieses Budget Gliederung. Das ist einfach nur die Möglichkeit für Piraten, für Piraten, die vor Ort sind, auf dieses Konto zuzugreifen. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für die Info. Also betrifft die Idee von Bernd nicht den rheinisch-bergischen Kreis? Betrifft es nicht. Danke, ich bin raus. Gut, jetzt haben wir nochmal den Unterschied zwischen KV und VKV geklärt. Gibt es weitere Fragen? Gut. Bernd, gibt es noch von dir ein paar Worte oder Stahlrabe? Das ist alles gesagt und man muss das hier nicht in die Länge ziehen, künstlich. Wundervoll. Okay. So, jetzt... Oh, jetzt habe ich das Pad gerade nicht auf. Gibt es sonst noch einen weiteren Punkt unter Sonstiges? Gibt es nicht. Okay, damit würde ich sagen, sind wir im öffentlichen Teil der Vorstandssitzung durch. Und wir würden uns in den nicht öffentlichen Teil einmal verabschieden. Und jetzt muss ich gerade mal in den Kalender gucken. Genau, die nächste Sitzung ist natürlich in 2 Wochen. Das ist der 27. Oktober. Wer war jetzt... Wollt jemand noch was erzählen? Ronny, ich habe noch mal eine Frage. Für Duisburg? Eigentlich gar nicht hier so direkt. In Duisburg muss wohl irgendwie ein neuer Vorstand gewählt werden und es wurde gesagt, dass ihr als Landesvorstand da was in die Wege leitet. Das ist korrekt. Hast du da ein Datum für mich? Nein, liegt noch nicht vor. Alles klar, dankeschön. Wundervoll, also die nächste Vorstandssitzung findet am 27. 10.2016 statt, auch um 20.30 Uhr im selben Mammelraum wie hier, wenn die Technik funktioniert. Und damit würde ich sagen, schließen wir den öffentlichen Teil der Vorstandssitzung und verabschieden uns. Tschüss. Danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.